Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. So, we already talked about three no's. Wir sprachen bereits über drei Wissen. Let's go to the third one. What are Christians supposed to know? Lass uns zum dritten gehen. Was sollte ein Christ wissen? He knows that he's the light of this world. Er weiß, dass er das Licht dieser Welt ist. He is here to give light to this dark world and not to be contaminated or even put out. Er ist hier, um dieser dunklen Welt Licht zu geben und nicht um kontaminiert oder sogar abgezogen zu werden. Think about it. Überlege mal. If I as a Christian would really know, wenn ich als Christ wirklich wissen würde, that I live in this dark world, dass ich in dieser dunklen Welt lebe, and I will not adapt to this darkness, but I will shine a light into it, und ich mich nicht an diese Dunkelheit anpasse, sondern Licht in die Sache bringen würde, then we would clearly not be part of this kingdom of this world. Dann würden wir ganz klar nicht Teil des Königreiches dieser Welt sein. A Christian knows or should know, ein Christ weiß oder sollte wissen, that he is supposed to lay up treasures in heaven rather than set his heart on the things on this earth. Dass er eher Schätze im Himmel sammeln sollte, als sein Herz auf die Dinge dieser Welt zu setzen. You know, I've been asked this question so many times. Mir wurde diese Frage so oft gefragt. Reinhard, is it wrong for a Christian to save up money for the future? Reinhard, ist es falsch für einen Christen, Geld für die Zukunft zu sparen? We ask always the wrong question. Ihr stellt immer die falschen Fragen. The question is not whether it's right or wrong to save. Die Frage ist nicht, ob es richtig oder falsch ist, Geld zu sparen. The question always is, what is the motive behind you? Die Frage ist immer, was dahinter für ein Motiv steckt. Is it wisdom or is it unbelief? Ist es Weisheit oder ist es Unglaube? That's the question. Das ist die Frage. So if I wanna go on a vacation, wenn ich in die Ferien fahren will, what do I do? Was mache ich? I use wisdom and I put money aside every month and I can go on vacation without debt. Ich benutze Weisheit und lege monatlich Geld auf die Seite, so dass ich ohne Schulden in die Ferien gehe. Kann. But if I'm afraid, wenn ich Angst habe, that I will never be able to vacation unless I have money saved up and save up because of fear, dass ich nie in die Ferien gehen kann, es sei denn, dass ich erspartes Geld habe, und zwar aus Angst erspart, that's the wrong thing to do. Das ist der falsche Weg. Because I don't save up any treasures here on earth for this because I'm scared or full of unbelief. Ich sammle hier auf Erden keine Schätze, weil ich Angst habe. Aus Unglauben. You know, my treasures are in heaven. Meine Schätze sind im Himmel. I recently was speaking to a friend of mine who is a graduate from the School of the Prophetic and Supernatural. Kürzlich habe ich mit einer Freundin gesprochen, die die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen abgeschlossen hatte. And she changed her profession and went into investment. Sie wechselte ihren Beruf zur Anlageberaterin. And you know, she works with investment. Sie arbeitet mit Investitionen. And I said to her, do you know that I'm an investment specialist too? Weißt du, dass ich auch ein Anlagespezialist bin? That really got her attention. Ich erhielt ihre Aufmerksamkeit. She looked at me and she said, what? You know how to do investments? Sie schaute mich an und sagte, was? Du kennst dich mit Investitionen aus? Yeah, I'm an investment specialist. Ja, ich bin ein Anlagespezialist. I said, I've invested in the kingdom of heaven for decades. Ich habe während Jahrzehnten in das Königreich Gottes investiert. It brings absolutely the best interest. Es bringt absolut die besten Zinsen. You know, so a real Christian knows that the system of this world is not where he has his true treasure. Ein wahrer Christ weiß, dass das System dieser Welt nicht der Ort ist, wo er seine wahren Schätze hat. Number 6. Look what John said in 1 John 2:17. Schau, was Johannes sagt in 1. Johannes 2, Vers 17. He said, the world passes away and its desires. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. You know, we have an eternal world that never passes away. Wir haben eine ewige Welt, die nie vergeht. This system will pass away because heaven will be governed in a completely different way. Dieses System wird vorbeigehen, weil der Himmel vollkommen anders regiert wird. So we always know the desires, the way this world is run, everything is only temporary. Wir wissen immer, dass die Wünsche, die Art und Weise, wie diese Welt geführt wird und alles nur vorübergehend ist. That's why don't get stressed if this system of this world is so evil. Deswegen lass dich nicht stressen, wenn dieses System der Welt so schlimm ist. Don't worry. Sorge dich nicht. Seventh knowing. Das siebente Wissen. A real Christian knows who's supposed to know. Ein wahrer Christ weiß, sollte wissen, that he is a pilgrim in this world. Dass er in dieser Welt ein Pilger ist. So it's just going through. Er ist nur auf der Durchreise. Let me ask you a question. Lass mich eine Frage stellen. If you are going on to a country on vacation, wenn du in ein anderes Land umziehst, the perfect country and the most incredible place, das perfekte Land und der unglaublichste Ort, but as you are moving to that place, aber während du in diesen Ort umziehst, you have to quickly pass, drive through another country. Musst du schnell ein anderes Land durchqueren. It's a country that you would never want to live in. Es ist ein Land, in dem du nie leben möchtest. Terrible, corrupt place. Ein schrecklich korrupter Ort. Are you worried about that? Machst du dir deswegen Sorgen? No, because you know you're just driving through. On the other side, there's an incredible place where you will live in. Nein, weil du weißt, dass du nur durchfährst und auf der anderen Seite der unglaublichste Ort liegt, in dem du wohnen wirst. A real Christian has to remind itself that it doesn't matter anything in this world. I'm a pilgrim. Ein wahrer Christ muss sich erinnern, dass egal was auch in dieser Welt ist, ich bin ein Pilger. Eli, on my way to a heavenly place. Unterwegs zu einem himmlischen Ort. On my way to the perfect country to live in the heavenly country. Auf dem Weg zum perfekten Land im perfekten himmlischen Land. You would really know this. Würdest du dies wirklich wissen? So many things that have to do with this world would not even bother us. Würde uns so vieles, was mit dieser Welt zu tun hat, nicht einmal stören. We would be in peace. Wir wären im Frieden. We would use and enjoy whatever God has for us, but nothing would grip us. Wir würden das, was Gott für uns hat, nutzen und genießen. Es würde uns jedoch nicht fesseln. Tomorrow we will continue, friends. Morgen fahren wir weiter, Freunde. I will see you tomorrow. Sehe dich morgen.